Hello. Thank you. Geheimes. Denn der Teufel wird euch holen. Moin, Kollege. Na du, alles fit? Hast du auch gut geschlafen? Dann ist ja alles gut. Guten Morgen. Willkommen in der Zukunft. Wir schreiben das Jahr 2300. Beamer sind keine Realität. Sie sind auch davon ausgestorben. So ist das. Wir schreiben das Jahr 2035. Die Welt ist so doof geworden. Sie haben zu viel RTL 2 geguckt. Und sie benehmen sich wie im Film. Wir schreiben das unermittliche Jahr 2300 nach Christi. Genau. Die Menschheit ist verblödet. Sie hat zu viel RTL 2 geguckt. Ein jämmerlicher Abklatsch der Menschheit vegetiert vor ihren LCD-Bildschirmen dahin. RTL 2 hat sie vernichtet. Das Jahr 2300. Wir sind unterwegs in einer neuen Sternenmission auf der Suche nach neuem Leben. Nach neuen Gedöns. Was kriechen kann, ey, boah. Thank you. lebte auf dieser Welt ein Mädchen namens Heidi. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Sternzeit 3.5.4.3. Wir sind gerade einer außerirdischen Rasse begegnet, die Rauch und Lärm sind. Sternzeit 5.3. Dies ist da. Thank you. Thank you. Yeah.